Mich dein Mund so heiß, sagst du ins Ohr mir leid, ich hab dich lieb. Warum mir bei dir schwörst du mir ewige Treu, flüstert dein Mund verzeih, vergib, vergib. Warum siehst in die Fremde du fort, denkst nicht mehr an mich? Wie schnell hast du vergessen das Wort, ich liebe dich. Warum küsst mich dein Mund so heiß, sagst du ins Ohr mir leis, ich hab dich lieb.